Ihr gutes und mitleidiges Herz begnügte sich jedoch nicht mit dem Schutze, den sie dem Simeon und dessen Muhme angedeihen ließ. Sie dehnte ihre Teilnahme auch auf den hübschen, langen Iwan aus, den Gärtnerburschen, der immer noch kein Unterkommen gefunden und dem es jetzt beim Herannahen des Winters doppelt erbärmlich ging. Der arme Junge wäre so gern in einem Stalle bei Pferden beschäftigt gewesen. Er konnte gar nicht genugsam schildern, wie sehr ihm diese Tiere ans Herz gewachsen waren und dass er gern leben wolle wie ein Hund, wenn er nur mit Pferden leben könne. Das vertraute sie dem alten Isaak, vielleicht in der Hoffnung, dieser werde einen Gehilfen wünschen und sich beim Herrn die Vergünstigung erbitten, Iwan dazu zu machen. Doch davon wollte Isaak nichts hören. Ihn kränkte der Argwohn, als sei er schon zu alt, um seinen Beruf allein zu erfüllen. Gleichwohl gefiel auch ihm der schlanke Iwan, und als dieser ihm gar des unglücklichen Vaters Leidensgeschichte erzählt und ihm die heimlich gehegte Hoffnung anvertraut hatte, der Geschäftsführer seines Gebieters in Narva werde vielleicht im Wahne, der Sohn sei mit dem Vater fortgeschleppt, ganz vergessen, fernere Ansprüche geltend zu machen, wodurch dann die Leibeigenschaft, die in Livland ohne dies nicht herrsche, nach und nach erlöschen könne, da setzte sich Isaak in den Kopf, den armen Iwan unterzubringen. Wenn der eingeborene Russe einmal einen Vorsatz gefasst hat, so wendet er auch gewiss alle ihm eigentümliche Schlauheit, verbunden mit aller Ausdauer nordischer Zähigkeit, an die Durchführung desselben. Isaak wäre Iwans leiblicher Vater gewesen und hätte nicht unermüdlicher sein können, für diesen Zweck zu forschen, sich zu bemühen. Es währte denn auch nicht lange. Da trat er pfiffig lächelnd in die Küche, wo gerade Simeon seine Muhme durch Lieschen bewirten ließ und Iwan der Abgänge des Mahles froh wurde, um letzterem anzuzeigen, dass er ihn beim Teehändler Muschkin untergebracht habe. Als Diener, Kutscher, Ladenbursche, Hausknecht, Koch, alles auf einmal. Zum Überlegen war keine Zeit, denn Muschkin hatte seinen versoffenen Schlingel von Aufwärter fortgejagt, er brauchte sogleich den Ersatzmann. Lieschen gab ihren Segen, Simeon wünschte Glück, Iwan küsste voll Dankbarkeit Isaaks Ärmel und fort ging es, als ob er flöge. Simeons Muhme ließ sich die Verhältnisse bei Muschkin ausführlich schildern, bezeigte der Erwähnung seines Reichtums große Aufmerksamkeit und begleitete die Beschreibung des vereinsamten Daseins, welches dieser alte Sonderling führe, mit so nachdenklichem Kopfnicken, dass Lieschen auf die Idee geriet, jene beabsichtige einen Versuch, ihn zu einer Heirat zu bereden, die allerdings für eine kümmerlich lebende Witwe gar nicht übel gewesen wäre. Dieser Gedanke erregte Simeons höchste Bewunderung. Aber seine Verwandte wollte nicht darauf eingehen. Erstens sei sie doch schon zu alt zum Heiraten, wenn auch sonst noch ziemlich fix. Und zweitens wäre die Religion ein Hindernis, da sie um keinen Preis zur griechischen Kirche übertreten werde. Der letztere Grund schien Lieschen vollkommen triftig. Simeon zuckte dazu verächtlich mit den Achseln, doch wohlverstanden hinter ihrem Rücken. Vielleicht würden die kleinen Verstöße gegen gesetzliche Anmeldungen neuer Dienstboten und gegen strengen Nachweis ihrer Befugnis am Orte zu weilen nicht so unbeachtet vorübergegangen, sondern zu Iwans Nachteile vom scharfen Auge der Sicherheitsbehörde entdeckt worden sein, wäre nicht glücklicherweise der Polizeipriester Schloss, in dessen Quartier Muschkins Wohnung lag, in diesem Augenblicke gleich seinen Kollegen ganz und gar beschäftigt gewesen mit dem nun wirklich zur Wahrheit gewordenen Wechsel seines Chefs. Der seit Jahren fungierende Polizeimeister war in der Tat plötzlich nach einer entfernten, kleinen, unbekannten Stadt im Innern Russlands versetzt und an seiner Stelle ein mit deutschen Sitten und Verhältnissen, mit deutscher Sprache unbekannter, ein übrigens gutmütiger und freundlicher Nachfolger angelangt. Jener hatte sein Exil, dieser seine günstige Beförderung, lediglich der unglücklichen, verfolgten Sekte der Altgläubigen, Raskolniks, auch Philipponen genannt, unter die unseres Iwans Vater gehörte, zu verdanken, gegen welche verfolgte Sekte der Erstere nicht hart genug verfuhr und dadurch den Hass der Landeskirche auf sich lud. Diese Philipponen, so werden sie im angrenzenden Preußen genannt, mögen Schwärmer sein, aber unschädlich sind sie gewiss. Wenigstens erweisen sie sich so im Ostpreußischen, wo ihre Vorväter, damals schon verfolgt, einzuwandern und sich anzusiedeln, die Erlaubnis erhielten. Zu jener Zeit unter Kaiserin Elisabeth nahm die Auswanderung dermaßen zu, dass man sich genötigt fand, ihr Einhalt zu tun und einen eigenen Ukas erließ, vermöge dessen besagter Sekte vollkommene Duldung und Glaubensfreiheit im Vaterlande zugesichert waren. Jener Ukas scheint zu Iwans Zeiten durch einen späteren verdrängt worden zu sein. Tempora mutantur. War die Kabale, welche den vorigen Polizeimeister stürzte und den neuen beförderte, darauf ausgegangen, Menschlichkeit durch Unmenschlichkeit zu vertreiben, so hatte sie sich getäuscht. Der kleine dicke Russe, vor dessen Namen schon sich ganz Riga gefürchtet, zeigte sich, da er in Person erschien, als ein bon enfant im besten Sinne des Wortes. Gerade brächte sein bisschen Französisch und seine wenigen deutschen Vokabeln mit zuvorkommendster Artigkeit, verriet nicht die entfernteste Neigung, seine Amtsgewalt bösartig anzuwenden, und flößte sehr bald allen, die amtlich oder gesellig mit ihm in Berührung traten, das beste Zutrauen ein. Nur gegen die eigentlichen Übeltäter und Feinde der bürgerlichen Sicherheit, gegen Diebe und Räuber, brachte er den jungfräulichen Eifer eines im Dienste noch nicht abgenützten und müde gewordenen Mannes mit, aus seiner bisherigen kleinen Umgebung, wo es nicht viel zu fangen gab, in eine Bevölkerung von 70.000 Seelen, die reiche Beute versprach. Er brannte auf Taten, die ihn nützlich machen, die ihn in der öffentlichen Meinung ehren sollten. Deshalb warf er sich gleich in den ersten Tagen tüchtig ins Geschirr und brachte, wie es bei solchen heftigen Anläufen immer geht, Schreck und Verwirrung unter sein Personal. Diesen seinen Eifer noch zu vermehren, musste gerade eine Woche vor seiner Ankunft, nahe bei der Stadt, im Grünen, ein frecher Anfall auf eine noch nicht aus ihrer ländlichen Sommerwohnung zurückgekehrte Dame verübt worden sein, welcher vielerlei zu reden gab. Wir belauschen den braven Mann im vertraulichen Gespräche mit Pristav Schloss, einem seiner umsichtigsten und gebildetsten Beamten. »Sagen Sie mir aufrichtig, lieber Pristav«, spricht er zu ihm, »kommt dergleichen öfters vor? Hausen wirklich Räuber und solches Gesindel in den Waldungen um eure Stadt? Und sind die Leute in ihren Höfchen derlei Angriffen ausgesetzt? Wie konnte man das einreißen lassen? Wer sind die Schufte? Wo kommen sie her?« »Herr Obrist«, erwiderte der Pristav, »ich bitte Sie zu bedenken, dass Jahre vorübergehen können ohne den geringsten Vorfall dieser Gattung und dass kein Mensch lobende Erwähnung davon macht, dass dagegen ein Ereignis wie das neuliche hinreicht, alle Zungen in Bewegung zu setzen, um jeden günstigen Eindruck ruhig vergangener Jahre zu verwischen. Das ist eine Ungerechtigkeit der öffentlichen Meinung, woran jede Behörde zu leiden hat. Übrigens liegt es in unserer Lokalität, dass sich hier herum vielerlei Gesindel versteckt, dessen habhaft zu werden keine Aufsicht genügt. Strom- und Seeschifffahrt, nahe Hafen, waldbewachsene Hügel, vereinzelte Höfe und Hütten, Schleichhändler, ewiges Kommen und Gehen, Bestechlichkeit vieler schlecht bezahlter Offizianten. Wo lässt sich da strenge Kontrolle handhaben? Dieser letzte Überfall scheint mir von Kerls verübt zu sein, die man nach dem hiesigen Volksausdruck Riezchensucher nennt. Der Obrist bemühte sich vergebens, dieses nie gehörte Wort nachzusprechen und bat um Erklärung, welche ihm der Pristav im besten Russisch folgendermaßen gab. Zur schönen Sommerzeit pflegen von den hier garnisonierenden Regimentern mitunter Desertionen stattzufinden. Einige dieser Flüchtlinge versuchen vielleicht, was ihnen freilich höchst selten gelingt, die Grenze zu erreichen. Andere, minder kühn, begnügen sich mit ungebundenem Aufenthalte im Schatten der Föhrenwälder, wo sie umherschweifen, wo sie stehlen, was ihnen vorkommt, und daneben Pilze sammeln, die sie in den Höfchen zum Verkaufe ausbieten, wobei sie wohl Gelegenheit zu nächtlichen Besuchen ablauern. Der beliebteste dieser Pilze ist der kleine gelbe Reiske, Riezchen genannt, daher jener Spottname. Über kurz oder lang werden sie zwar eingefangen und tüchtig geprügelt, aber das ist ihnen nichts Neues. Und sie haben doch einige Monate hindurch gekostet, wie Freiheit schmeckt. »Sind die Menschen verrückt?« rief der Obrist aus. »Wie mögen sie nur eines so kindischen Gelüstens willen in ihr Unglück rennen?« »Herr Obrist«, erwiderte der Pristav sehr leise, »im Vertrauen gesagt, manchmal ist das ihnen nicht zu verdenken. Sie sind mitunter so übel daran, dass ich begreife, warum sie es tun. Geschehe nur, was geschehen soll, empfingen sie regelmäßig, was ihnen gebührt. Es ist gerade auch kein Wonneleben, doch es wäre auszuhalten. Aber es gibt Vorgesetzte. Da ist zum Beispiel hier der Obrist von B. Darf ich offen sprechen?« »Mit mir immer.« »Der hat sich eine Villa gebaut am Strande und hat sie von Soldaten ausführen lassen, die bei der Arbeit halb verhungerten. Ich begegnete ihnen, als sie auf der Fähre übergesetzt wurden, um nach getaner Arbeit in die Garnison zurückzukehren. Auf Ehre, sie sahen aus wie Leichname. Ich schelte keinen von ihnen, der etwa Riezchensucher würde. Oh, mein barmherziger Heiland, rief der Polizeimeister mit feuchtem Auge. Wenn das der Kaiser wüsste. Gott ist hoch und der Kaiser ist weit, Herr Obrist. Na, das kann alles nichts helfen, Pristav. Wir müssen darum doch unsere Schuldigkeit tun. Ich werde heute noch mit seiner Exzellenz, dem Generalgouverneur, darüber verhandeln und ihm vorschlagen, dass er mir ein Detachement Kavallerie und eine Kompanie Infanterie beim Militärkommandanten erwirkt. Sie nehmen ihre sichersten Leute, besorgen Fackeln und mit Einbruch der Dunkelheit wollen wir einen Streifzug unternehmen, um zu versuchen, ob es uns gelingt, eine Säuberung jener Schlupfwinkel zu bezwecken. Am Abende desselben Tages sahen die Bewohner der Vorstädte mit Erstaunen verschiedene Truppenabteilungen nach verschiedenen Richtungen ohne Sang und Klang, ohne Trommel und Pfeifenschall ausrücken. »Der Neue greift's herzhaft an«, äußerten sie. »Das scheint ein fixer Kerl zu sein.« Den Erfolg der nächtlichen Unternehmung betreffend haben wir nichts Genügendes darüber zu berichten. Waren entweder die Anstalten nicht umfassend genug, oder hatten sich durch unbehutsame Äußerungen erweckt schon vor der Zeit Warnungsstimmen bis in den Wald verloren. Nur ein einziger, freilich verdächtiger Spaziergänger fiel in die Hände der bewaffneten Macht. Er antwortete jedoch so ruhig auf alle verfänglichen Fragen, die Pristav Schloss an ihn stellte, und gab so befriedigende Auskunft über Windau, seine Heimat, erzählte so treuherzig, wie er auf dem Wege nach Wenden sich verlaufen und die Finsternis ihn überrascht habe, dass man ihn zu binden verabsäumte und sich begnügte, ihn zwischen den Soldaten mitgehen zu lassen, um morgenden Tages die Richtigkeit seiner Angaben näher zu prüfen. Doch als der Morgen kam, beschien er zwar die Bajonette der Truppe, den Gefangenen nicht mehr in ihrer Mitte. Dieser hatte es für zweckmäßig erachtet, die bewaffnete, ihm aufgedrungene Gesellschaft zu meiden und sich wieder der Einsamkeit zu widmen. Wie er das so unbemerkt zustande gebracht, blieb dem Pristav unerklärlich, flößte demselben aber auch Achtung für die Fähigkeiten des Unbekannten ein. Der neue Polizeimeister war sehr ärgerlich, dass sie wie Sonntagsjäger zurückkehrten in die Festung, ohne Hasen in der Tasche, ohne Fuchs im Eisen. »Nun, wie seid ihr zufrieden, Herr Muschkin, mit eurem Iwan?« fragte Madame Singwald. Muschkin kann nicht Worte genug finden, den Fleiß, die Ordnungsliebe, die Anstelligkeit, den guten Willen und besonders die heitere Laune des Jungen zu rühmen. Ewig wird er dem braven Isaac dankbar sein für diese Empfehlung. Aber das ist ganz natürlich. Ein Diener des Singwaldschen Hauses kann nur gute Leute kennen. Und was von dort kommt, muss zum Besten ausschlagen. Er hat jetzt auch die Passangelegenheiten des treuen Menschen geordnet. Es ist nach Narva geschrieben worden. Der Geschäftsführer von Iwans Herrn hat eingewilligt, dass dieser in Riga verbleibe und eine mäßige Abstandssumme für den beurlaubten Leibeigenen festgesetzt, die Muschkin mit Freuden zahlt. Die alte Mutter ist glücklich, dass ihr Söhnchen Ehre einlegt und findet darin einigen Trost für die Trennung vom Manne, der noch immer nicht seiner Haft entledigt wird. Doch diese Berichterstattung hindert den geschäftigen Kaufmann keineswegs, seinen jüngst eingetroffenen Vorrat zu entfalten und die beste, feinste Ware anzupreisen. Dazwischen erkundigt er sich mit verbindlichsten Ausdrücken nach seiner wohlgeborenen Herrn Singwald und vergisst sogar nicht zu fragen, wie Simeon sich befinde, den er auch seinen Gönner nennt. Er hofft, dass dieser junge Freund sich des hohen Glückes, bei ihren Gnaden zu dienen, fortdauernd würdig erweise, denn ein sehr einträgliches Plätzchen müsse das sein und bei so vielen Gästen reichliche Trinkgelder abwerfen, wie sich daraus zeige, dass Simeon manchen hübschen Dukaten gegen Silber bei ihm einzuwechseln komme. »Tut er das?« fragte Madame Singwald. »Nun, das freut mich. Das zeigt, er ist sparsam und bringt seinen kleinen Gewinn nicht leicht durch, wie leider so viele andere seinesgleichen. Solche Diener sind heutzutage selten, und wir können uns Glück wünschen, Herr Muschkin, dass wir es mit den unsrigen so gut getroffen.« Damit empfahl sie sich, ihre Einkäufe zurücklassend, dass Iwan ihr zur Feierabendstunde dieselben zutragen möge. Weil der Tag schön und klar ist, machen wir einen kleinen Spaziergang nach der Petersburger Vorstadt in die Dampfbäder des Herrn Priminow. Muss uns gar vieles im äußerlichen Formwesen der russisch-griechischen Landeskirche abstoßend erscheinen, immer wird es einen günstigen Eindruck auf den unbefangenen Beobachter machen, zu sehen, wie sie in diätetischer Beziehung wahrhaft mütterlich besorgt bleibt, die in schmutzige Wintertracht gehüllten Leiber ihrer gläubigen Kinder sauber und rein zu halten und zugleich die Einflüsse des Klimas auszugleichen, indem sie dahin trachtet, die der Haut des Menschen so notwendige Porentätigkeit, die im Süden die Natur erzeugt, durch künstliche Mittel wohlfeil zu verschaffen, so wohlfeil, dass auch der Ärmste sie nicht entbehrt. Der gemeinste Russe ist an seinem Leibe reinlicher als unsere duftigsten Stutzer. Denn was sind Flussbäder, was sind sogar warme, üppige Abwaschungen mit Mandelöl und Erdbeerenseife in ihren Wirkungen gegen ein russisches Dampfbad? Im unteren Stockwerke treibt das Volk sein Wesen. Dort kennt man die gesteigerten Ansprüche nicht, welche sanft sprühenden Staubregen oder kräftige Duschen zur Abkühlung verlangen. Der Russe geht, auch die Russin, ihr kleines Kind an der Brust, entweder glühend rot wie ein gekochter Krebs aus der Badestube ins Freie und überlässt es Wind und Wetter nach Umständen, ihn zu kühlen, oder wenn er Luxus treiben will, wälzt er sich, ehe er wieder Toilette macht, im lieben weißen Schnee herum, vor Lust jauchzend. Wobei vielleicht die Bemerkung nicht unnütz erscheint, dass es in keiner Nation so viel alte Menschen gibt wie in dieser und dass hundertjährige, muntere Greise zu den Alltäglichkeiten gehören. Das obere Stockwerk ist in verschiedene kleinere Gemächer abgeteilt, die gewöhnlich aus einem Vorzimmer, einer Zwischenkammer mit Betten und dem eigentlichen Badstübchen bestehen und an einzelne Gäste vermietet werden, für den verhältnismäßig auch sehr niedrigen Preis von einem Silberrubel. 2 bis 3 Personen finden dort bequeme Unterkunft. Auf demselben Flur liegen dann auch einige Gastzimmer, wo Getränk jeder Gattung von Schenken in echter koketter Volkstracht gereicht werden und wo stets plaudernde Gruppen sitzen. Wir finden hier unseren Simeon, aber nicht in Singwaldscher Livree, sondern im Aufzuge eines selbstständigen, freien Herrn, welchem, um vollkommen zu sein, weiter nichts fehlt als jenes unnennbare, ich weiß nicht was, ohne dessen Besitz das schönste Kleid keinen Mann macht. Er scheint nicht hierher gekommen zu sein, um zu baden, denn er hat sich ohne Aufenthalt in den Schank begeben, wo er an einem kleinen Tische Platz nimmt und seinen Tee trinkt. Offenbar wartet er auf jemand. Forschend und prüfend richtet er den Blick auf jeden Eintretenden, ungeduldig, wie wenn er ein Zeichen entdecken wolle, woran ein ihm persönlich Unbekannter oder etwa ein Bekannter aus früheren Jahren, den die Zeit ihm unkenntlich machte, wiedererkannt werden solle. Sein Benehmen hat etwas Lauerndes, sehr verschieden von der unbefangenen Sicherheit, die er an der Tafel bei Madame Singwald zur Schau trägt. Er hat bereits eine Stunde verweilt, seine Teekanne ist leer. Unruhig zieht er von Minute zu Minute die Uhr zu Rate, ob es nicht Zeit sei, nach Hause zu gehen, wo man ihn zur Bedienung erwarten werde. Madame hat Damentee und Spiel bei sich. Es ist ein hübsches Stückchen von Priminovs Bade bis hinein zur Jakobigasse. Und finster ist es längst, die Wintertage sind in Riga so kurz. Er wird müssen einen Schlitten nehmen, die Versäumnis nachzuholen. Dann darf er noch ein Viertelstündchen zögern. Jetzt öffnet sich die Tür. Ein breitschultriger Mann mit mürrischem Gesicht, in einer Tracht, die etwas von einem Schiffskapitän und auch etwas vom Soldaten in bürgerlicher Kleidung hat, erscheint und fordert ziemlich barsch eine kleine Flasche Porter, ohne sich weiter um die Anwesenden zu bekümmern. Sogleich lässt Simeon einen Teelöffel zur Erde fallen, bückt sich, um ihn wieder aufzuheben, und bietet dem Ankömmling den leeren Stuhl an seinem Tischchen, welchen dieser, ohne zu danken, ohne zu sprechen, einnimmt. Nachdem der Aufwärter die Bouteille hingestellt, Simeons Zeche in Empfang genommen und sich wieder entfernt hat, beginnen beide miteinander zu flüstern. Den Inhalt ihres Gesprächs können wir nicht verraten. Wir wissen nur, dass es länger währte als die Frist, die Simeon sich vorher zum äußersten Termine gesetzt. Deshalb sprang er plötzlich auf und entfernte sich eilig, seinen Tischnachbarn zurücklassend wie einen Fremden, mit dem uns der Zufall zusammenführte, und ihm wir gleichgültig den Rücken kehren, ohne zu fragen, ob wir ihn jemals wiedersehen werden. Doch so ganz gleichgültig scheint die Unterhaltung doch nicht gewesen zu sein. Denn der Portertrinker bleibt in dumpfes Nachsinnen versunken da sitzen, und der Teetrinker besteigt in merklicher Aufregung einen leer vorüberfahrenden Lohnschlitten, verschmäht die ihm dargebotene wärmende Wolldecke für seine Füße und spürt, leicht bekleidet wie er ist, die Einwirkung des scharfen Schneewindes kaum. Im Tore lässt er anhalten und rennt, immer noch in lebhaften Selbstgesprächen und heftig gestikulierend, dem Singwaldschen Hause zu. »Wei, Madame«, sagte Dorchen, »der Herr Stammbauer steht draußen, der die große Reisekutsche führt von hier nach Toroggen und will mit unserem Simeon reden.« »So lass ihn reden, Dorchen.« »Aber der Simeon ist ausgegangen, Madame.« »So soll der Kondukteur warten.« »Das tut er schon, aber unten im Hause warten auch die Zollbeamten.« »Auf wen?« »Wei, auf Simeon. Sie wollen ihn gefangen setzen.« »Meinen Diener? Sind Sie närrisch? Was hat Simeon mit den Zollbeamten zu schaffen?« »Wo ist der Herr?« »Der ist schon nach der Muße gegangen. Soll ich den Isaac nach ihm schicken?« »Noch nicht. Erst wollen wir hören, was es gibt. Ruf mir den Stammbauer. Ich muss mit ihm sprechen.« Das Rätsel war bald gelöst. Stammbauer hatte bei mehreren Hin- und Herreisen Simeons Dukaten dem Unterhändler in Taroggen richtig eingehändigt, und dieser nicht ermangelt, jene Summen an Pinkus Heimanselig Vestenberger nach Tilsit zu befördern, welcher seinerseits sich wiederum beeilte, entsprechende Waren dafür zu senden, die der Diligenzenführer wohlbehalten in Riga ablieferte und zu denen der Empfänger durch Vermittlung der ihn bisweilen heimsuchenden Frau Muhme aus dem Blockhäuschen an der Dünermündung Käufer fand. So war binnen einigen Monaten gegenseitiges Zutrauen begründet worden, und diesmal hatte Pinkus dem neuen Geschäftsfreunde eine größere Sendung auf Kredit überschickt. Aber gerade diese war verraten worden. Als Stammbauer mit seinem Fuhrwerk anlangte, wurde er von den ihn erwartenden Zollsoldaten in Empfang genommen, die verborgenen Räume des Wagens wurden untersucht, eine beträchtliche Menge verbotener Artikel fand sich vor und dabei ein förmliches kaufmännisches Konto für Herrn Simeon Rispe, Diener bei Herrn Oberältesten Singwald. Wer der Verräter gewesen? Darüber konnte bei keinem Eingeweihten der leiseste Zweifel stattfinden. Der Verführer, der Gelegenheitsmacher selbst. Nicht zufrieden mit dem mäßigen Vorteile der ihm zugestandenen Prozente, hatte er nur auf gute Gelegenheit gelauert, einen größeren Gewinn mit einem Mal zu machen, der ihm aus seinen Denunziantengebühren erwuchs. Sogar Madame Singwald durchschaute das auf den ersten Blick, gab dem schändlichen Stammbauer ihre Verachtung aufrichtig zu erkennen und nahm sogleich für Simeon Partei. Schon hörte man auf der Stiege das verworrene Geschrei der durcheinander kämpfenden Stimmen und Simeons ängstlichen Hilferuf, als die unerbittlichen Handhaber eines strengen Finanzsystems ihn beim Kragen fassten. Es war kein Spaß. Die auf das Vier- und Achtfache des Wertes steigenden Strafgelder werden bei dergleichen Vorkommenheiten mit rücksichtsloser Konsequenz eingetrieben. Ist der Schmuggler nicht vermögend genug zu bezahlen, so wird er, höchst einfach, er selbst an den Meistbietenden versteigert und muss mit seinem lebendigen Leichnam einstehen. Deshalb hat sich unter den wohlorganisierten Schleichhändlern eine gegenseitige Garantie gebildet. Wird ein Jude, der zu diesem Vereine gehört, auf der Tat ertappt und verfällt er der Auktion, dann erstehen ihn seine Genossen auf gemeinschaftliche Kosten und die Vereinskasse kauft ihn, um ihn wieder freizulassen. Simeon war nicht so glücklich, Mitglied eines so gesegneten Bundes zu sein. Nach mäßigem Überschlage betrug seine Geldbuße, den Verlust der konfiszierten Waren ungerechnet, 1000 Silberrubel. 800 genügten schon, ihn unter den Hammer des Auktionators zu bringen. Sein kleines Vermögen steckte in den kaum bezahlten Handelsgegenständen. Folglich hatte er die Aussicht, Leibeigener zu werden, wenn nicht etwa Herr Singwald für ihn Kaution leisten wollte. Das war jetzt die Frage des Augenblickes. Würde Herr Singwald sich dazu entschließen? Er galt für einen seelenguten, gastfreien, wohltätigen Mann und mit Recht. Aber nichtsdestoweniger blieb er Kaufmann, Rechner, verdankte diesen Eigenschaften seinen blühenden Wohlstand. Hier war nicht mehr die Rede von einem Almosen, von einer dazureichenden Unterstützung, von einer zu leistenden Beihilfe. Hier sollte eine bedeutende Summe, ein Kapital daran gewagt werden. Gegen eine Sicherheit so gut wie keine. Denn wie lange musste Simeon dienen, bevor ihm in mäßigen Raten 1000 Silberrubel an seinem Vierteljahreslohne abgezogen werden konnte? Und verdiente der Schlingel ein solches Opfer? Für die betrügerische Spekulation, die er da unternommen, wahrlich nicht. Und durfte man einem solchen unzuverlässigen Menschen weiter vertrauen? Schien es ratsam, ihn gar im Dienst zu behalten? War es klug, den gerechten Argwohn gegen ihn durch Mitleid einzuschläfern? Alle diese Bedenklichkeiten kreuzten sich in Kopf und Herz der Madame Singwald, die daneben sehr übel zu sprechen war über eine so unwillkommene Störung ihrer erwarteten Teegesellschaft. Doch ein Entschluss sollte gefasst werden. Der Zollbeamte zeigte wenig Geduld und es bedurfte nur eines bejahenden Winkes von ihm, so griffen seine Brummbären mit scharfen Krallen zu. Simeon, anfänglich ganz verdutzt und fassungslos, begriff erst nach und nach den ganzen Umfang seines Missgeschickes. Dass nur einzig und allein in Singwalds Großmut Rettung für ihn lag, musste Lieschen, die dicke Köchin, ihm zuflüstern, mit der Aufforderung, einen Sturm auf die Barmherzigkeit ihrer Madame zu wagen, um deren vermittelnder Fürbitte zu erflehen. Glücklicherweise hatte der Patron Tränenvorräte zur beliebigen Verfügung, die er ohne weiteres strömen und denen er samt Schwüren und Beschwörungen freien Lauf ließ. Tränen sind ein Zauber, welchem eine Regenserin selten Widerstand zu leisten vermag. Madame Singwald versprach den Kieselherzen unter Zolluniformen, ihren Gemahl von diesem Vorfalle heute noch zu unterrichten, und sie bürge mit ihrem Worte dafür, dass er entsprechende Bürgschaft für Simeon leisten werde. So viel Ansehen genoss der Singwaldsche Haus, dass dieses Versprechen aus ihrem Munde genügte. Der Beamte gab Frist bis auf morgen früh und zog sich mit seinen Bären zurück, den Defraudanten und dessen Gebieterin ihren Teetisch-Angelegenheiten überlassend.